Liebe Menschen, hier ist die Dorothea Thul. Ich habe eine große Bitte an euch. Ich würde euch bitten, einen Brief weiterzuleiten. Ich habe heute einen Brief geschrieben an den Deutschen Bundestag, an alle Bundestagsabgeordneten. Es geht um diese neue EU-Verordnung, dass Insekten in jeglicher Form den Nahrungsmitteln hinzugefügt werden dürfen. Ihr habt keine Vorstellung davon, wie gefährlich das ist. Ihr habt auch keine Ahnung, dass das nicht einfach nur ein bisschen Insektenpulver ist, was da reingemischt wird, sondern dass in diesem ganzen Zeug auch noch künstliche DNA-Sequenzen reingebastelt worden sind, die in das menschliche Genom wandern. Also mit anderen Worten, was die seit 2 Jahren in den Spritzen gemacht haben, das machen sie jetzt über diese Insekten, die dienen als Trägersubstanz oder als Überträger. Kein Mensch weiß, welche Konsequenzen das haben wird. Man hat nur bis jetzt schon festgestellt, dass es schwere Schäden verursacht an dem sogenannten X-Chromosom und dass dadurch die Geschlechtschromosomen zerstört werden können. Und ich denke, wir müssen nicht mehr darüber reden, dass wir es mit einer ganz furchtbaren, grausamen Satanistenbande zu tun haben hier, die völlig geisteskrank versucht hat, hier das menschliche Genom zu verändern. Und das machen sie auch immer noch. Also bitte, ich habe den Brief geschrieben, ihr könnt ihn gern durchlesen, ihr könnt ihn auch gern kopieren und auch teilen, auch selber an den Bundestag schreiben. Ich habe nur aus ärztlicher Sicht die Gründe geschrieben, warum das hier sofort gestoppt werden muss, weil es extrem gefährlich ist. Und bitte, bitte, man kann diese künstlichen DNA-Sequenzen im Internet bestellen. Das wird alles über diese Abstriche vertuscht, die ihr ja alle freiwillig machen sollt. Ist ja die Katastrophe. Ihr habt ja keine Ahnung, es klärt euch ja keiner auf, was das alles bedeutet. Deswegen mache ich es halt und deswegen bitte ich euch, teilt es. Das Video vielleicht hier, dieses zusammen mit dem Schreiben an den Bundestag. Je mehr Leute an den Bundestag schreiben, desto besser. Ihr könnt gern den Text von mir kopieren. Eure Dorothea Thul.